Der lange Weg zum Global Biodiversity Framework. Auf so einen Paris-Moment hat man beim Thema Biodiversität lange gewartet. Zwischen der entscheidenden Konferenz zum Klima und jener zur Biodiversität vergingen fast auf den Tag genau 7 Jahre. Am 18. Dezember 2022 verabschiedete die Staatengemeinschaft beim Weltnaturgipfel im kanadischen Montreal schließlich eine Rahmenübereinkunft zur Biodiversität, genannt Global Biodiversity Framework. Genau wie das Paris-Abkommen soll er nun den Überbau, das Dach für alle weiteren Strategien und Handlungen in Bezug auf Biodiversität bilden. Er enthält die neuen Ziele, denen die Einzelstaaten künftig folgen, an denen sie ihre nationale Politik ausrichten sollen. Ob das Abkommen überhaupt zustande kommen würde, schien bis zum Beginn des Treffens ungewiss. Am Ende ist es anspruchsvoller und konkreter ausgefallen, als viele vorher vermutet hatten. Das ist ein großer Erfolg. Und insofern gibt es jetzt auch für die Biodiversität einen politischen Durchbruch und einen Fahrplan für die nächsten Jahre. Der Weg dorthin war mühsam. Die Beschäftigung mit Klima und Biodiversität hatte eigentlich gleichzeitig bei den Vereinten Nationen begonnen. Der sogenannte Erdgipfel von Rio brachte 1992 neben der Agenda 21, die Leitlinien für Umwelt und Entwicklung für das 21. Jahrhundert setzt, auch eine Reihe völkerrechtlich bindender Konventionen hervor, darunter die Klimarahmenkonvention und die Konvention über die biologische Vielfalt. Letztere erkannte nicht nur an, dass der Verlust von Biodiversität besorgniserregend für die gesamte Menschheit sei, sondern formulierte vor allem auch 3 Ziele. Die biologische Vielfalt der Ökosysteme, der Arten sowie der genetischen Vielfalt innerhalb der Arten zu erhalten –